Der alte Senator ist gestorben. Die Söhne des Senators, unauffällige, aber effiziente Vertreter des rheinischen Kapitalismus, verwalteten und vermehrten das Erbe, verschwanden wieder unauffällig, wie sie gekommen waren. Und jetzt sind die Enkel des Senators dran. Neuzeitlich liberal, progressiv dynamisch, cool. Sagen Sie, was Sache ist. Arbeitslosigkeit? So what? Wissen Sie, aus diesem Thema müssen endlich mal die Emotionen raus. Schon der Begriff, das klingt so muffig. Arbeitslos, das riecht nach Klo und Kappes. Zeitweilig unbeschäftigt, das ist der korrekte Ausdruck. Was ist denn Realität hinter dem Getöse von Sozialabbau und Umverteilung, na? Das soziale Netz ist doch trotz allem noch geknüpft. Und bitte, mit einem Bruchteil von der Stütze, die so einer kriegt, fühlt sich ein Kuli in Kalkutta doch als Krösus. So what? So what? Klar, sowas muss man erst einmal verdauen. Mal gibt es Arbeit und mal gibt es keine. Der eine hat, der andere hat nicht. Nichts ist mehr gewiss. Doch nur der Spießer träumt von Sicherheit total. Das Leben, das muss man endlich wieder lernen, ist ein Auf und Ab. Mal so, mal so. Mal lebt man aus dem Vollen, dann ist wieder knapp. Da kommt statt Wöff, Clicquot und Lachs was Eingeschweißtes auf den Tisch von Aldi und eine Pulle Bier. So what? So what? Ja, richtig Arme gibt es wieder und auch richtig Reiche. Das gehört zur Differenz. Die gibt es allenthalben, ob ethnisch, kulturell oder eben auch sozial. Das muss man akzeptieren. Das ist, wenn man so will, das Abenteuerleben. Bunt und spannend, immer wieder anders. Wollen Sie das etwa tauschen? Gegen Graues, Tristes, Langeweile? Sozialismus etwa? So what? So what? Was viele hier noch immer nicht kapieren wollen. Eine Arbeit, ein Beruf. Und möglichst das ein Leben lang. Das ist vorbei. Ja, zwei, drei Jobs und nicht nur nacheinander, sondern nebeneinander. Das ist angesagt. Und da gibt es ja auch vieles. Gepäckträger und Parkhauswächter. Platzanweiser, Pizzabote, Schuheputzer, Straßenfeger, um nur einiges zu nennen. Jawohl, Mac-Jobs. Zum Beispiel kürzlich drüben, Florida. Da habe ich mir die Schuhe putzen lassen von einem Neger. Afroamerikaner, Mann. Was man mit dem sich unterhalten konnte. Der hatte College-Bildung, eine Universität besucht. Der war sich nicht zu schade, jetzt mal diesen Job zu machen. So. What? Hat er zu mir gesagt. So what? Die Sache ist doch die. Ein neues Zeitalter bricht an. Ganz neue Techniken. Globalisierung jetzt total. Da kommt nur mit, wer ständig sich verändert und sich anpasst. Das Übrige bleibt halt Schrott zurück. Der neue Mensch, der Typ 2000, der strebt ins Offene. Auf Inline-Skates. Mit leichtem Rucksack sozusagen. Mischung ist er aus Hans im Glück und Lifestyle-Künstler. Hobbyworker, Teilzeitjobber, körpertrainiert, allzeit fit, allseits positionierbar. Sein Motto ist, wer heute noch verliert, ist morgen schon vielleicht Gewinner. Der Zukunft läuft er stracks entgegen, im Walkman und auf seinen Lippen den Song of Change. So what? So what? So what? So what?